Oft lernt man auf einer Reise neue Leute kennen. Zum Beispiel, wenn man in einer Privatunterkunft übernachtet. Hören Sie jetzt einen Dialog. Bruno hat bei Gabi ein Zimmer gemietet. So lernen sie sich kennen. Hallo Bruno, schön, dass du da bist. Hallo Gabi, ich bin auch froh, dass ich jetzt hier bin. Komm doch rein, hier ist dein Zimmer. Wollen wir zusammen einen Kaffee trinken? Gern. Woher kommst du denn? Ich bin aus der Schweiz, aber die letzten Jahre habe ich in Italien gelebt. Und seit wann bist du hier? Ich bin heute Morgen angekommen. Dann war ich gleich an der Uni und jetzt bin ich hier. Und was machst du eigentlich hier in Deutschland? Ich mache eine Fortbildung an der Uni zum Thema Landeskunde. Landeskunde? Was machst du denn beruflich? Ich bin Deutschlehrer für Deutsch als Fremdsprache. Landeskunde bezieht sich auf das Leben der Leute, die Kultur und so weiter. Aha, verstehe. Hast du auch Familie? Ja, ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Sie leben in der Schweiz. Und du? Mein Freund wohnt noch in Ulm, aber in 2 Monaten zieht er zu mir. Darum habe ich jetzt auch noch das Zimmer frei, in dem du wohnst. Und was arbeitest du? Ich studiere noch. Germanistik und Italienisch. Das passt ja gut. Also, wenn du mal nach Italien kommen willst, kannst du mich gerne besuchen.